in mine a hander. Es wir schön, dein Schicksal zu sein. Meine Liebe nimmt kein Ende und das Leben wird herrlich zu zweit. Leg dein Glück in meine Hände und ich schenk mein Herz dir dafür, dass so einsam war. Doch nun wird ihm klar, er schlägt nur aus Liebe zu dir. Mein Herz dir dafür, das so einsam war, doch nun wird ihm klar, er schlägt nur aus Liebe.